Gedicht 14 aus Portugiesische Sonette von Elizabeth Barrett Browning, übertragen durch Hans Böhm, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Wenn du mich lieben musst, so sei's aus nichts, als nur allein aus Liebe. Sage nicht, ich lieb sie um ihr Lächeln, ihren Blick, die sanfte Rede, um die eigne Art zu denken, die so ganz zu meiner stimmt und manchen Tag mir schön und heiter machte. Nein, Liebster, alles dies kann in sich selbst sich ändern oder sich für dich verändern, und so geborne Liebe kann so sterben. Lieb mich auch darum nicht, weil dein Erbarmen, dein innig Süßes, mir die Wangen trocknet. Wen lang du tröstest, der verlernt vielleicht das Weinen und verliert so deine Liebe. Nein, lieb du mich aus Liebe, dass du ewig mich liebest durch der Liebe Ewigkeit. Ende von Gedicht 14.